Schweinen brachen Städte, verbrannten mit Säbeln und Panzern, jedweden in Flammen. Stecken brach sie an die Ära der Freiheit, in der jeder vom Straßenfeger zum Millionär werden durfte. Pervers wurde erst mit Neugier, dann mit Gier observiert. Vor jubelnden Menschen wurde die Moral exekutiert, denn es gilt nur das Streben nach Glückseligkeit. Und für Nächstenliebe bleibt in diesem Leben wenig Zeit. Der Januskopf des Talers ersetzt den Gott des Alltags. Sogar Kinder werden geopfert und verzockt vom Vater. Und das Asmus und Leben nicht mehr getrennt. Lassen Seelen und Leben wie Teelichter verbrennen. Dir bleibt nicht mal ein Hemd, wenn du den Richter nicht kennst. Die unsichtbare Hand macht doch dich dekadent. Du weißt sicherlich längst, wohin das Schicksal uns lenkt. Wenn du den Himmel hinter Wolken nicht mehr kennst. Wie willst du weitergehen, wenn Hades dir den Weg versperrt? Du hast dich zu spät entfernt und begreifst halt eben erst, dass du dein Leben lang in der Unterwelt gefangen. Neben Schlangen an der Wand stehst und das schon jahrelang. Gelähmt durch den Gestank kommst du nur langsam voran. Und wenn du dann ans Tor willst, hält dich ein Schimpanse an. Mit seinen langen Krallen zerfetzt er dein Gesicht, denn dem Willen seines Herrn widersetzt man sich nicht. Parlons franchement, fais attention aux serpents qui crachent du venin, des mensonges qui se transforment dans le temps, en coup de boule dans le ventre. Je préfère être seul qu'accompagné par des faucons. J'ai appris mes leçons, construit un mur de béton pour que les fruits du travail puissent mûrir dans le temps. Tout le temps me suis confié à tout le monde, mais j'ai compris qu'il faut être discret comme un espion. Den Weg versperrt, du hast dich zu spät entfernt und begreifst halt eben erst, dass du dein Leben lang in der Unterwelt gefangen. Neben Schlangen an der Wand stehst und das schon jahrelang. Gelähmt durch den Gestank kommst du nur langsam voran. Und wenn du dann ans Tor willst, hält dich ein Schimpanse an. Mit seinen langen Krallen zerfetzt er dein Gesicht, denn dem Willen seines Herrn widersetzt man sich nicht.